der Londoner Rundfunk, am Mikrofon Irene von Mühlen. Guten Abend. Big Ben hat soeben 8 Uhr geschlagen und bis 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit senden wir nun unser Abendprogramm in deutscher Sprache. Und wir beginnen, wie immer, mit den Nachrichten. Das indonesische und das malaysische Außenministerium gaben bekannt, zwischen den beiden Ländern werde in der indonesischen Hauptstadt Jakarta am Donnerstag ein Friedensabkommen unterzeichnet werden. Die sowjetische literarische Zeitschrift Literaturnja Gazeta hat sich über die abfälligen Bemerkungen der Chinesen über die westliche Kultur lustig gemacht. Als Beispiel zitiert das Blatt chinesische Behauptungen, dass Stücke von Shakespeare gegen sozialistische Grundsätze verstoßen und schädliche Wirkungen auf den Leser hätten. Der russische Schriftsteller Tolstoi wird von den Chinesen beschuldigt, er sei Revisionist gewesen, viele Jahre bevor man etwas vom Revisionismus wusste. Den französischen Komponisten Bizet, so sagen die Russen, hätten die Chinesen abgelehnt, weil seine Oper Carmen den Versuch mache, Sex und Individualismus an den Mann zu bringen. In Peking marschierten viele tausend Menschen durch die Stadt. Sie demonstrierten für die gestrige Erklärung der Kommunistischen Partei Chinas, in der verlangt wurde, dass das chinesische Volk Mao Zedong mit größerer politischer Disziplin. Soweit die Nachrichten, gesprochen von Friedrich Berg.